Erst weil wir diese wertvollen Versprechen haben, wollen wir uns von allem reinigen, was Körper und Geist beschmutzt. So können wir in Ehrfurcht vor Gott heilig leben. Zweiter, bitte nehmt uns freundlich auf, denn wir haben niemanden verletzt, niemanden ins Verderben geführt und niemanden finanziell betrogen. Dritter, ich sage das nicht, um euch zu verurteilen, denn wie ich schon sagte, seid ihr fest mit unserem Leben und Sterben verbunden. Vierter, ich habe großes Vertrauen zu euch und bin stolz auf euch, weshalb ich trotz aller Sorgen viel Trost und Freude empfinde. Fünfter, als wir in Mazedonien ankamen, fanden wir keine Ruhe, weil wir von außen bedrängt wurden und innerlich mit Ängsten kämpften. Sechster, aber Gott, der die Entmutigten tröstet, hat uns durch die Ankunft von Titus wieder neue Hoffnung gegeben. Siebter, wir freuten uns nicht nur über seine Ankunft, sondern auch über den Trost, den er bei euch gefunden hatte. Er berichtete uns von eurem Bedauern und eurer Treue zu mir. Achter, obwohl mein Brief euch traurig gemacht hat, bereue ich es nicht mehr, auch wenn ich mich anfangs deswegen schlecht gefühlt habe. Neunter, jetzt aber freue ich mich, weil eure Traurigkeit euch zur Umkehr geführt hat, so wie Gott es für euch vorgesehen hatte. Zehnter, denn die Traurigkeit, die Gott bewirkt, führt zur Umkehr und zur Rettung, während die Traurigkeit der Welt nur den Tod bringt. Elfter, seht nur, was diese göttliche Traurigkeit bei euch bewirkt hat, ihr seid ernsthaft geworden und habt euch mit großem Eifer bemüht, die Fehler wieder gut zu machen, um eure Unschuld zu beweisen. Zwölfter, ich habe euch diesen Brief nicht wegen des Täters oder des Opfers geschrieben, sondern damit eure Treue zu uns vor Gott deutlich wird. Dreizehnter, das hat uns sehr ermutigt. Wir haben uns besonders darüber gefreut, dass Titus durch eure freundliche Art neue Kraft schöpfen konnte. 14. Ich musste mich nicht schämen, weil alles, was ich Titus stolz über euch erzählt hatte, sich als die Wahrheit herausstellte. 15. Seine Zuneigung zu euch ist nun noch stärker, weil er sich daran erinnert, wie gehorsam und respektvoll ihr ihn aufgenommen habt. 16. Ich bin wirklich froh, dass ich mich in jeder Hinsicht auf euch verlassen kann.